Himmel reise, Welt erbebe, Himmel reise, Welt erbebe, fallt in meinen Trauerton, fallt in meinen Trauerton, in meinen Trauerton, sehet meine Qual und Angst, meine Qual und Angst, dass ich Jesu mit dir leide. Ja, ich zähle deine Schmerzen, deine Schmerzen. O zerschlagener Gottes Sohn, o zerschlagener Gottes Sohn. Ich erwähne Golgatha, Golgatha vor die schnöde Weltgebäude. Ich erwähne Golgatha vor die schnöde Weltgebäude. Wir denn auf den Kreuzes wie Glauben lenke, durch den Glauben lenke.